Das Mädchen macht kehrt und stuff begutachtet ihre Rückfront. Und dass ihr Popo ähnlich beschaffen ist wie das schaukelnde Oberteil ihrer Vorderfront. Und dann kommt Manzo. Ich hab's mir überlegt. Wenn Sie vielleicht Ihre Arme vom Zaun... Oh, Verzeihung. Ich werde dem Vater von dieser Lisa Matz 100 Mark geben und ihm eine Stellung in der städtischen Gärtnerei verschaffen. Fein, Herr Manzo. Und hier haben Sie eine Abschrift von dem Brief des Präsidenten. Das war's doch, was Sie wollten. Garais hat auch einen Brief bekommen. Aha. Er soll noch schärfer sein. Ich kenne ihn aber nicht. Ach, der hier genickt mir schon. Von Ihnen das Ehrenwort zu verlangen, mich nicht zu nennen, das ist bei Ihnen wohl fehl am Platze. Ist es? Herr Mann, so ist es. Ich habe noch nie einen Gewährsmann preisgegeben. Mhm. In einem Punkt muss man auf Sauberkeit achten. Richtig. Ich für meine Person bade jeden Tag. Morgen. Morgen. Na, Herr Manzo. Habe ich nicht recht? Ist das nicht ein schöner Tag? Gottverdammte, so eine dreimal gottverdammte Scheiße! Herr Bürgermeister. Wie kommt dieser Brief in die Chronik? Sie bluten ja an der Hand. Was? Ihre Hand... Quatsch, Pflaster drauf. Dieser Brief. Lassen Sie die Jalousien runter. Ich will nicht sehen, wie die da draußen die Köpfe zusammenstecken und schnattern. Natürlich hat das dieser Mistkerl von der Chronik. Dieser Stuff. Das ist nicht bloß ein Schwein. Das ist ein Oberschwein. Aber von wem hat der diesen Brief? Meine Vermutung. Präsident Temborius dürfte ähnliche Schreiben an die Teilnehmer nach der Sitzung in Stolpe gerichtet haben, wo es um die Vorbereitung der Konferenz gegangen ist, zwecks Versöhnung und Aufhebung des Boykotts. Da waren auch die Altholmer geladen und... Moment. Meine Frau hat gestern Vormittag beim Einkaufen das Dienstmädchen von Manzo beim Plaudern über den Gartenzaun gesehen. Mit Stuff. Mit Stuff. Manzo. Im Nu ist Garais Wut verraucht. Jetzt geht es nicht mehr darum, zu retten, was zu retten ist. Die Zeitung kursiert in der Stadt. Jeder kann lesen, wie die Landesregierung in Stolpe den unseligen 26. Juli in Altholm einschätzt und Kraft ihrer föderalen gesetzlichen Eigenständigkeit schützt und bestraft. Natürlich wird der Bürgermeister von Altholm mit keinem Wort erwähnt. Aber der fühlt sich zum anonymen Untertan degradiert und wie jeder zur Ohnmacht verurteilte Mensch sucht auch Garais, sich freizuschaufeln. Garais. Hör mal, mein lieber Manzo, du hast diesem Stuff den Brief vom Regierungspräsidenten... Mensch, Manzo. Ich werde heute noch eine Parteivorstandssitzung einberufen. Ich werde beantragen, dass die Arbeitsgemeinschaft der SPD mit den Demokraten aufgehoben wird. Und pass mal ein bisschen auf dich auf, dass keine Anzeigen gegen dich kommen, von wegen kleiner Mädchen und so. Ich hab keinen Papierkorb mehr. Tschüss, Herr Manzo. Bevor er erneut wählt, überlegt er, wie jetzt seine ganze Gewitztheit, seine erprobte Schleue einbringen. Kurz auftreten, schockieren und verschwinden? Dann weiß er es und wählt. Hier, Manzo. Ich möchte Herrn Stuff sprechen. Selber am Apparat? Sie Lump haben Garais verraten, dass Sie den Brief des Regierungspräsidenten von mir haben. Sie sind das größte Schwein von Altholm. Sie elender, ekelhafter Revolverjournalist. Ab heute sind Sie in Altholm ein toter Mann. Dafür werde ich sorgen. Sie gemeiner Hund. Er hockt noch ein paar Augenblicke reglos am Schreibtisch, dann erhebt er sich wie ein halb gestrandeter Wal, der sich zurück ins Meer quält, tritt ans Fenster und zieht die Jalousie wieder auf.